Die Einstellung der offiziellen deutschen Diplomatie sowie auch die der ganzen öffentlichen Meinung zum innerösterreichischen Nationalitätenproblem war schon nicht mehr dumm, sondern einfach irrsinnig. Man baute auf ein Bündnis, stellte die Zukunft und Sicherheit eines 70-Millionen-Volkes darauf ein und sah zu, wie die einzige Grundlage für diesen Bund beim Partner von Jahr zu Jahr planmäßig und unbeirrt sicher zerstört wurde. Eines Tages musste dann ein Vertrag mit der Wiener Diplomatie übrig bleiben, die Bundeshilfe eines Reiches aber verloren sein. Bei Italien war dies von Anfang an der Fall. Hätte man in Deutschland nur etwas klarer Geschichte studiert und die Völkerpsychologie betrieben, dann hätte man wohl keine Stunde glauben können, dass jemals Quirinal und Wiener Hofburg in einer gemeinsamen Kampffront stehen würden. Italien wäre ja eher zum Vulkan geworden, ehe eine Regierung es hätte wagen dürfen, dem so fanatisch verhassten Habsburgerstaat auch nur einen einzigen Italiener auf das Schlachtfeld zu stellen, außer als Feind. Ich habe die leidenschaftliche Verachtung sowie den bodenlosen Hass, mit dem der Italiener den österreichischen Staat zugetan war, öfter als einmal in Wien aufbrennen sehen. Was das Haus Habsburg an der italienischen Freiheit und Unabhängigkeit im Laufe der Jahrhunderte gesündigt hatte, war zu groß, als dass man dies hätte vergessen können. Auch wenn der Wille dazu da gewesen wäre. Er war aber gar nicht vorhanden, weder im Volke noch in der italienischen Regierung. Für Italien gab es deshalb auch nur zwei Möglichkeiten im Zusammenleben mit Österreich. Entweder Bündnis oder Krieg. Indem man das Erstere wählte, vermochte man sich in Ruhe zum Zweiten vorzubereiten. Besonders seitdem das Verhältnis Österreichs zu Russland immer mehr einer kriegerischen Auseinandersetzung entgegentrieb, war die deutsche Bündnispolitik ebenso sinnlos wie gefährlich. Es war dies ein klassischer Fall, an dem sich das Fehlen jeder großen und richtigen Linie des Denkens aufzeigen ließ. Warum schloss man denn überhaupt ein Bündnis? Doch nur, um so die Zukunft des Reiches besser wahren zu können, als es auf sich allein gestellt in der Lage gewesen wäre. Diese Zukunft des Reiches war aber doch nichts anderes als die Frage der Erhaltung der Existenzmöglichkeit des deutschen Volkes. Mithin aber konnte die Frage dann nur lauten, wie muss das Leben der deutschen Nation in einer greifbaren Zukunft sich gestalten und wie kann man dieser Entwicklung dann die nötigen Grundlagen und die erforderliche Sicherheit gewährleisten im Rahmen der allgemeinen europäischen Machtverhältnisse. Bei klarer Betrachtung der Voraussetzungen für die außenpolitische Betätigung der deutschen Staatskunst musste man zu folgender Überzeugung gelangen. Deutschland hat eine jährliche Bevölkerungszunahme von nahezu 900.000 Seelen. Die Schwierigkeit der Ernährung dieser Armee von neuen Staatsbürgern muss von Jahr zu Jahr größer werden und einmal bei einer Katastrophe enden, falls eben nicht Mittel und Wege gefunden werden, noch rechtzeitig der Gefahr dieser Hungerverelendung vorzubeugen. Es gab vier Wege, um einer solchen entsetzlichen Zukunftsentwicklung zu entgehen. Erstens, man konnte nach französischem Vorbilde die Zunahme der Geburten künstlich einschränken und damit einer Überbevölkerung begegnen. Die Natur selber pflegt ja in Zeiten großer Not oder böser klimatischer Verhältnisse sowie bei armem Bodenertrag ebenfalls zu einer Einschränkung der Vermehrung der Bevölkerung von bestimmten Ländern oder Rassen zu schreiten. Allerdings in ebenso weiser wie rücksichtsloser Methode. Sie behindert nicht die Zeugungsfähigkeit an sich, wohl aber die Forterhaltung des Gezeugten, indem sie dieses so schweren Prüfungen und Entbehrungen aussetzt, dass alles minder starke, weniger gesunde wieder in den Schoß des ewig Unbekannten zurückzukehren gezwungen wird. Was sie dann dennoch die Unbilden des Daseins überdauern lässt, ist tausendfältig erprobt, hart und wohlgeeignet, wieder weiter zu zeugen, auf das die gründliche Auslese von vorne wieder zu beginnen vermag. Indem sie so gegen den Einzelnen brutal vorgeht und ihn augenblicklich wieder zu sich ruft, so wie er dem Sturme des Lebens nicht gewachsen ist, erhält sie die Rasse und Art selber kraftvoll, ja steigert sie zu höchsten Leistungen. Damit ist aber die Verminderung der Zahl eine Stärkung der Person, mithin aber letzten Endes eine Kräftigung der Art. Anders ist es, wenn der Mensch die Beschränkung seiner Zahl vorzunehmen sich anschickt. Er ist nicht aus dem Holz der Natur geschnitzt, sondern human. Er versteht es besser als diese grausame Königin aller Weisheit. Er beschränkt nicht die Forterhaltung des Einzelnen, als vielmehr die Fortpflanzung selber. Dieses erscheint ihm, der ja immer nur sich selber und nicht die Rasse sieht, menschlicher und gerechtfertigter zu sein als der umgekehrte Weg. Allein leider sind auch die Folgen umgekehrt. Während die Natur, indem sie die Zeugung freigibt, jedoch die Forterhaltung den schwersten Prüfungen unterwirft, aus einer Überzahl von Einzelwesen die Besten sich als Wert zum Leben auserwählt, sie also allein erhält und ebenso zu Trägern der Forterhaltung ihrer Art werden lässt, schränkt der Mensch die Zeugung ein, sorgt jedoch krampfhaft dafür, dass jedes einmal geborene Wesen um jeden Preis auch erhalten werde. Diese Korrektur des göttlichen Willens scheint ihm ebenso weise wie human zu sein, und er freut sich, wieder einmal in einer Sache die Natur übertrumpft, ja ihre Unzulänglichkeit bewiesen zu haben. Dass in Wirklichkeit allerdings wohl die Zahl eingeschränkt, dafür aber auch der Wert des Einzelnen vermindert wurde, will das liebe Äffchen des Allvaters freilich nur ungern sehen oder hören. Denn so wie erst einmal die Zeugung als solche eingeschränkt und die Zahl der Geburten vermindert wird, tritt anstelle des natürlichen Kampfes um das Dasein, der nur den Allerstärksten und Gesündesten am Leben lässt, die selbstverständliche Sucht, auch das Schwächlichste, ja Krankhafteste um jeden Preis zu retten, womit der Kampf zu einer Nachkommenschaft gelegt wird, die immer jämmerlicher werden muss, je länger diese Verhöhnung der Natur und ihres Willens anhält. Das Ende aber wird sein, dass einem solchen Volke eines Tages das Dasein auf dieser Welt genommen werden wird. Denn der Mensch kann wohl eine gewisse Zeit den ewigen Gesetzen des Forterhaltungswillens trotzen, allein die Rache kommt früher oder später doch. Ein stärkeres Geschlecht wird die Schwachen verjagen, da der Drang zum Leben in seiner letzten Form alle lächerlichen Fesseln der sogenannten Humanität der Einzelnen immer wieder zerbrechen wird, um an seine Stelle die Humanität der Natur treten zu lassen, die die Schwäche vernichtet und der Stärke den Platz schenkt. Wer also dem deutschen Volke sein Dasein sichern will, auf dem Wege einer Selbstbeschränkung seiner Vermehrung, raubt ihm damit die Zukunft. Ein zweiter Weg wäre der, den wir auch heute wieder oft und oft vorgeschlagen und angepriesen hören, die innere Kolonisation. Es ist dies ein Vorschlag, der von ebenso vielen gut gemeint ist, als er von den meisten aber schlecht verstanden zu werden pflegt, um den denkbar größten Schaden anzurichten, den man sich nur vorzustellen vermag. Ohne Zweifel kann die Erträgnisfähigkeit eines Bodens bis zu einer bestimmten Grenze erhöht werden, allein nur bis zu einer bestimmten Grenze und nicht endlos weiter. Eine gewisse Zeit wird man also ohne Hungersgefahr die Vermehrung des deutschen Volkes durch eine Nutzungssteigerung unseres Bodens auszugleichen vermögen. Allein dem steht die Tatsache gegenüber, dass die Anforderungen an das Leben im Allgemeinen schneller steigen als selbst die Zahl der Bevölkerung. Die Anforderungen der Menschen in Bezug auf Nahrung und Kleidung werden von Jahr zu Jahr größer und stehen schon jetzt zum Beispiel in keinem Verhältnis mehr zu den Bedürfnissen unserer Vorfahren etwa vor 100 Jahren. Es ist also irrig zu meinen, dass jede Erhöhung der Produktion einer Vermehrung der Bevölkerung die Voraussetzung schaffe. Nein, dies trifft nur bis zu einem gewissen Grad zu, in dem mindestens ein Teil der Mehrerzeugnisse des Bodens zur Befriedigung der erhöhten Bedürfnisse der Menschen aufgebracht wird. Allein selbst bei größter Einschränkung einerseits und emsigsten Fleiße andererseits wird dennoch auch hier einmal die Grenze kommen, die durch den Boden selber gezogen wird. Es wird bei allem Fleiße nicht mehr gelingen, mehr aus ihm herauszuwirtschaften, und dann tritt, wenn auch eine gewisse Zeit hinausgeschoben, das Verhängnis abermals in Erscheinung. Der Hunger wird zunächst von Zeit zu Zeit sich wieder einstellen, wenn Missernten drohen und so weiter. Er wird dies mit steigender Volkszahl immer öfter tun, so dass er endlich nur dann nicht mehr auftritt, wenn seltene reichste Jahre die Speicher füllen. Aber es naht endlich die Zeit, in der auch dann die Not nicht mehr zu befriedigen sein wird und der Hunger zum ewigen Begleiter eines solchen Volkes geworden ist. Nun muss die Natur wieder helfen und Auswahl treffen unter den von ihr zum Leben Auserwählten, Oder es hilft sich der Mensch wieder selber, das heißt, er greift zur künstlichen Behinderung seiner Vermehrung mit allen ihren schon angedeuteten schweren Folgen für Rasse und Art. Man wird noch einzuwenden vermögen, dass diese Zukunft ja der gesamten Menschheit einmal so oder so bevorstehe, mithin auch das einzelne Volk diesem Verhängnis natürlich nicht zu entgehen vermöge.